TV ist aus, als ob wir die Gäste kommen. Ja, hallo, ihr rühmten Süßchen. Es ist Freitagabend. Herzlich willkommen zu Musik aus Flingernord von und mit Sam Hoppenstedt und Casa da Monte. Ihr hört jetzt die Sendung mit der abwechslungsreichsten Musik aus Düsseldorf, der ganzen Galaxis und noch darüber hinaus. Heute an meiner Seite der Tobi und Sam Hoppenstedt. Hallo. Hallo. In der letzten Bild am Sonntag, ich weiß nicht, ob ihr den Artikel gelesen habt, wahrscheinlich nicht. Ihr habt euch wahrscheinlich direkt auf den Artikel von Fortuna gegen Hertha gestürzt. Nein, nein, ich benutze die Bild-Zeitung eigentlich, wenn überhaupt, nur um Spinnen zu erschlagen. Ja, da gab es einen kleinen Artikel zur Deutschen Bahn. Und zwar soll jetzt noch mehr Geld fließen. Und zwar, damit die Bahn endlich wieder pünktlicher wird. Das muss man sich mal vorstellen. Noch mehr Geld. Ja, wie sich das anhört. Dabei hat gerade die Bahn eigentlich immer weniger Geld erhalten. Wenn ich das mal so sagen darf, was schon bei Adolf so losging, denn der braune Diktator aus Österreich bevorzugte schon ab 1933 das Auto oder das Flugzeug. Und zweigte munter Mittel von der Reichsbahn zum Bau seiner Autobahnen ab. Ein Missmanagement über ein halbes Jahrhundert, das dann der eigene Bahnchef mit Namen Mädorn in den 2000ern noch auf die Spitze trieb und Zehntausende von Arbeitsplätzen bei der Bahn cancelte. Abmähte, daher der Name Mädorn. Und wenn denn heute mal der ein oder andere Pendlerzug in Düsseldorf ausfällt, der in Richtung Köln oder Ruhrgebiet fahren sollte, dann ärgern sich die Berufspendler, die auf einen Regio-Express angewiesen sind, zu Recht, dass sie nicht aus Düsseldorf wegkommen und das Bahnsteigpersonal ihnen die Mitfahrt im IC oder ICE nur mit Verweis auf Zuschläge erlauben möchte und, egal ob in Dortmund, Köln oder Düsseldorf, es manchmal ein wenig an Sensibilität in Sachen Pendlern vermissen lässt. Denn, hallo? Diese Leute reisen nicht zu ihrem Vergnügen, sondern wollen nur zu ihrer Arbeitsstelle. Nur mal als Hinweis ans Düsseldorfer Bahnpersonal. Auch der vorletzte Verkehrsminister, Alexander Dobrindt, hat sich für meine Begriffe in den 4 Jahren seines gut bezahlten Jobs viel mehr um den Blödsinn einer deutschen Autobahnmaut gekümmert, als um die Verkehrsinfrastruktur oder sogar die Deutsche Bahn. Dafür ist der bestaussehendste und intelligenteste CSU-Politiker aller Zeiten, Alexander Dobrindt, jetzt CSU-Landesgruppenchef geworden. Alexander, du bist so heiß wie eine abgekochte Klobürste. Halleluja! Nachdem der neue Verkehrsminister Scheuer schon nicht mit dem ICE nach Berlin kommen könnte, hört er jetzt wenigstens hier bei uns die Musik, darauf ist Verlass, die man sonst nirgendwo so hören kann. Und dazu gibt es Comedy aus Düsseldorf von der Tönt Comedy. Dienstags, Mittwochs, Donnerstags, Freitags, morgens, 9:30. Da kommen sie von der Baustelle angerannt. Schreiner, Pützer, Mührer und der Bügele von der Boss. Und so ja der dicke Schubbuch von der Eck. La, la, la, la, la. Und dann stehen sie in der Kaffeebooth und schütteln sich der Kaffee in der Kopf. In der Kaffeebooth, Kaffee in jeder listen singer Zeitungen, jeder teilt sich nach der Brüterin. Auf einmal wird der Schnüsschen schwarz, der Pützer hat so viel gesagt, da haben sie nicht der größte Zopf. Hurra! La la la la la la. Du Jips, hier seh ich, du Weihnachtsmann, du willst Ahnung von Fußball haben, seht doch der Blö und lass sich halb kaputt. Da schallt sich auch der Mührer in, meint, hau dem Kerl doch in den Rinn und kloppt dem Blö sin Zeitung auf den Kopf. La la la la la la la la. Und so stanse in der Kaffeebooth und schütteln sich der Kaffee in der Kopf. In der Kaffeebooth. Davon weht die Pump dann ganz schön flott. Jeder teilt sich nach der Brüterin. Auf einmal ist der Dübel los und auch der Bügel von der Boss. Der mischt sich jetzt mit N und schreit Hurra! La la la la la la la. der Pützer, ja, der ist nicht dumm. Und biegt den blöden Löffel krumm und schütt ihm dann der Kaffee in den Mütz. Der Mührer steht jetzt Milch dabei und kriegt jetzt für die Schweinerei vom Bossmann Zucker hinter der Brille gespritzt. Die Kaffeemann brüllt, jetzt ist Schluss, Mario Sauerei zu Hus und bringt den blöden Lappe für sich Mütz. Die Jungen luren sich gut an und geben sich so langsam dran, bis alles wieder blank und sauber blitzt. La la la la la. Ja, so stand sie in der Kaffeebut und kloppen sich der Kaffee in der Kopf. In der Kaffeebut, Kaffee. Bis sie sich dann endlich einig sind. Jeder dreht sich nach ne Brüterin. Die Frühstückspause ist schlicher Menge. Die Jungen geben sich de Häng. Dann wartet Jod bis morgen halb zehn. La la la la la la la la. Und dann in der Kaffeebut und schütten sich der Kaffee in der Kopf. In der Kaffee. Jeder listen singer Zeitung rum. Jeder deut sich noch ein Brücherin. Und einmal wie der Schnüsschen schwarz, der Pützer hat zu viel gesagt. Da haben sie nicht den größten Zopf. Hurra! La la la la la la la la. In der Kaffeebut. La la la la la la la. In der Kaffeebut, in der Kaffeebut, in der Kaffeebut, in der Kaffeebut, in der Kaffeebut, in der Kaffeebut, in der Kaffeebut, in der Kaffeebut, in der Kaffeebut. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, Sie sind doch ganz sicher mit mir einer Meinung, wenn ich sage, dass Musik aus Flingern Nord die anspruchsvollste Sendung ist, die derzeit im Radio zu hören ist. Musik aus Flingern Nord. Alles, nur nicht seriös. Martha, hol dir eine Handtasche. Wir fahren mal eben nach Rotterdam. Rotterdam kenn ich gut, gnädige Frau. Was machen wir denn in Rotterdam, Herbert? Frikandel essen? Die kannst du dir auch in der Altstadt holen. Martha, das ist wie in dem Niedrigwasser vom Rhein. Deswegen ist der Benzin hier so teuer. Es heißt eigentlich die Benzin. Ich habe in Rotterdam einen weltberühmten Cousin, gnädige Frau. Es ist Eze Pinitzki, der Erfinder der Bratkartoffeln. Herbert, das ist nicht dein Ernst. Doch, Martha, hier kostet der Benzin 1,50 pro Gallone. In Rotterdam 1,40. Da wird vollgetankt und gespart. Die Benzin. Das ist eine gute Idee, Herbert. Ich fahre mit meinem Auto mit Marita in deinem Windschatten hinterher. Aber nicht wieder so schnell, Strozewski. Nach Rotterdam muss man schnell fahren, sonst schmecken die Bratkartoffeln nicht. Aber Herbert, durch die Fahrt verbrauchen wir noch mehr Benzin, als wir günstig tanken können. Dann nimm ich eben noch einen Reservekanister mit, du aller Truthahn. Da passen aber nur 5 Liter rein. Denn leih ich mir von Strzeski eben noch einen. Mit die Benzin. Den brauche ich selber, Herbert, für die Benzin. Die Benzin. Ich drehe euch nicht das Gas ab. Ach, Herbert. Ich sage nur, gönn dir etwas mit Musik aus Flinger Nord. Und Strozewski, war ich dir zu schnell? Herbert Strozewski, wo steckt ihr denn? Hier im Arbeitszimmer, Olle. So, Strozewski, pass genau auf. Und? Sieben. Genau. Herbert, wie sieht es denn hier aus? Was machen die ganzen Salzstangen auf dem Tisch und auf dem Boden? Martha, sei stille. Ich gebe dem Strozewski gerade Nachhilfe in Mathematik. Pass auf. Und? 16, Herbert. In Mathematik? Wohl eher in Schweinereien veranstalten. Martha, das nennt man Bruchrechnen. Hör zu. Und? 10, Herbert. Siehste, Martha, er kann es nun. Und nun, mein kleiner Truthahn, lauf schnell zum Kühlschrank und bring 2 Schultheiß und die Pulle Schladerer Kirschwasser mit und 4 Gläser. Aber avanti, Flitzekato. Wollt ihr etwa auf euren Erfolg anstoßen? Falsch, Martha. Es geht mit Mathematik weiter und zwar mit Prozentrechnen. Ach, Herbert. Ja, was denn? Der Benzin. Dolle Schrippe, du! Jetzt komm doch mal vom PC weg, den ganzen Tag hängst. kriegst du da schon vor? Oh, du kickst ja nur noch so ein Dreck in der Glotze. Hab ich gar keine Lust zum Rüberkommen. Nee, du, lass mal. Ey, was machst du da, Aube? Geh mir vom PC weg, du! Ach, ist auch ein Shutdown-Rechner. Das kannst du nicht. Ich sitze den ganzen Tag davor. Das kann ich haben. Lass den Knopf. Ich bin gerade im Programm. Lass dich. Ich bring dir um, Aube. Mach den aus. Ich bring dir um. Ah! Ich bring dir um. Nein, nicht, Aube! So, das hat sie jetzt davon, die olle Schrippe. Musik aus Flinger Nord. Es geht auch ohne Mord. Nach nur einem Werbespot sind wir wieder für sie da. Und hast du alles bekommen? Ja. Die Oliven? Ja. Und Gebonin? Nein, nicht Gebonin. Franz Bonin, der Höllenfürst. Franz Bonin, der Höllenfürst. Franz Bonin, der Höllenfürst, liegt jetzt an ihrem Kiosk. Die zweite Ausgabe. Der Treppenlift zur Schleimgruft mit dem Bonusschocker Rosette außer Kontrolle. Der Bonusschocker ist gratis. Wenn der Ekel dich packt, Franz Bonin, der Höllenfürst. Franz zeigt dir die Hölle. Wonderful Radio London. Whoopi. Ich bezweifle, ob wir für diesen Spot Geld bekommen. Herbert, du warst einfach zu schlecht. Wie, was? Was gibt's am Wattenmeer, Herbert? Zur Strafe wirst du heute Abend nur noch Filme mit Eddie Murphy schauen. Wie grauenvoll, gnädige Frau. Schalzewski, das ist, wenn Frauen ihre Mensa-Konstruktion bekommen. Eine Unverschämtheit. Weißt du, was das Größte an dir ist, Herbert? Ich will's, mein kleiner Truthahn. Nein, deine Füße. We'll be right back. So, ihr Rübensüßchen, so schnell kann eine Stunde vorbei sein. Wenn ihr uns etwas schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne machen mit eurer E-Mail an sb@düsseldorf.de oder an katalabonte@gmx.de. Und wie immer an dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt uns jeden ersten, dritten und vierten Freitag hören, wenn man uns lässt. Und auch wenn es einen fünften Freitag gibt, immer um 8:45, es sei denn, die Fortuna oder die DG spielen und werden übertragen. Bis dahin euch eine gute Zeit und immer daran denken. Was Gutes kommt wieder. Das ist bestimmt nicht. Mr. Night, wake me, it's too early. Let me keep on sleeping deep into this slumber. Sleep that's peaceful as a baby's. Sleep that's roaring like a drunk who snores like thunder. Why must you bother this poor dreamer when I'm dreaming that I'm flying without an airplane? In a chariot you can see through, pulled by horses from the kingdom of the south wind, of the south wind, sweet breezes. Deep into this slumber, time for daylight, time for hard days, many hours that never fill with laughter. You'll see my eyes.